Siebente Lektion. Bahnhof. Gute Reise. Счастливого пути. Счастливого путешествия. Gute Reise. Die Bahnstation. Железнодорожная станция. Bahnstation. Der Bahnsteig. Перрон. Bahnsteig. Das Gleis. Путь. Gleis. Der Fahrplan. Расписание поездов. Fahrplan. Der Kursbuch. Die Ankunft. Прибытие. Ankunft. Die Abfahrt. Отправление. Abfahrt. Die Fahrkarte. Der Fahrschein. Железнодорожный билет. Fahrkarte. Fahrkarten. Fahrschein. Fahrscheine. Eine Fahrkarte lösen. Купить билет. Eine Fahrkarte lösen. Durchlochen. Прокомпостировать. Durchlochen. Der Speisewagen. Wagen-Restaurant. Speisewagen. Der Schlafwagen. Спальный-Wagen. Schlafwagen. Der Personenzug. Пассажирский поезд. Personenzug. Personenzüge. Der Güterzug. Товарный поезд. Güterzug. Güterzüge. Der Eilzug. Der D-Zug. Скорые поезда. Der Eilzug. Der D-Zug. Erster Klasse. Zweiter Klasse. Das Abteil. Coupé. Abteil. Das Dienstabteil. Служебное купе. Dienstabteil. Für Schwerbeschädigte. Для инвалидов. Für Schwerbeschädigte. Der Raucher. Der Nichtraucher. Der Anschluss. Поезд удобный по времени для пересадки. Der Anschluss. Um Gottes Willen. Wir haben den Zug verpasst. Мы опоздали на поезд. Wir haben den Zug verpasst. Wir fahren mit dem nächsten Zug. Поедем на следующем поезде. Wir fahren mit dem nächsten Zug. Der Zug um 20:10 fällt aus. Поезд 20:10 отменяется. Der Zug um 20:10 fällt aus. Ob wir noch den letzten Zug bekommen? Успеем ли на последний? Ob wir noch den letzten Zug bekommen? Der Zug fährt bald ab. Поезд скоро отходит. Der Zug fährt bald ab. Wann kommt der Zug in Stuttgart an? Когда прибывает поезд в Штутгарт? Wann kommt der Zug in Stuttgart an? Wie lange hält der Zug? Сколько времени стоит поезд? Wie lange hält der Zug? Der Zug fährt durch. Поезд идет без остановок. Der Zug fährt durch. Nächste Station steigen wir aus. На следующей выходим. Nächste Station steigen wir aus. Endstation. Конечная. Endstation. Urlaub. Ferien. Wo kann man Ferien machen? Где можно отдохнуть? Wo kann man Ferien machen? Was kann man unternehmen? Что можно предпринять? Was kann man unternehmen? Ins Ausland fahren. Поехать за границу. Ins Ausland fahren. Aufs Land fahren. Поехать в деревню, сельскую местность. Aufs Land fahren. Mit dem Wagen wegfahren. Поехать куда-нибудь на машине. Mit dem Wagen wegfahren. Eine Wanderfahrt machen. Пойти в поход. Eine Wanderfahrt machen. Eine Bootfahrt machen. Пойти в поход на лодках. Eine Bootfahrt machen. In die Berge steigen. Пойти подняться в горы. In die Berge steigen. Eine Tour machen. Поехать в туристическую поездку. Eine Tour machen. Eine Kur machen. Поехать на лечение. Eine Kur machen. Das Sanatorium. Die Sanatorien. Der Kurort. Die Kurorte. Der Badeort. Die Badeorte. Zum Strand gehen. Пойти на пляж. Zum Strand gehen. Baden gehen. Пойти купаться. Baden gehen. Wo wart ihr? Где вы были? Wo wart ihr? Wir waren baden. Мы ходили купаться. Wir waren baden. Schwimmen. Плавать. Schwimmen. Das Schwimmbad. Bassin. Schwimmbad. Auf die Jagd gehen. Ходить на охоту. Auf die Jagd gehen. Auf die Pilzjagd gehen. Ходить за грибами. Auf die Pilzjagd gehen. Boot fahren. Кататься на лодке. Boot fahren. Rad fahren. Кататься на велосипеде. Rad fahren. Einen Ausflug machen. Поехать куда-нибудь на экскурсию. Einen Ausflug machen. Ein Picknick machen. Ein Picknick machen. Feuer machen. Разжечь костер. Feuer machen. Was soll man mitnehmen? Что надо взять с собой? Was soll man mitnehmen? Das Zelt. Палатка. Zelt. Das Paddelboot. Байдарка. Paddelboot. Das Schlauchboot. Надувная лодка. Schlauchboot. Das Fahrrad. Велосипед. Fahrrad. Die Fahrräder. Das Fernglas. Binokel. Fernglas. Der Schlafsack. Спальный мешок. Schlafsack. Der Spirituskocher. Спиртовка. Spirituskocher. Die Skier. Лыжи. Skier. Die Skistöcke. Лыжные палки. Skistöcke. Die Schneeschuhe. Лыжные ботинки. Schneeschuhe. Der Rucksack. Die Rucksäcke. Wetter. Wie wird's? Wie wird das Wetter? Das Wetter wechselt. Погода меняется. Das Wetter wechselt. Heiter. Ясно. Heiter. Bedeckt. Пасмурно. Bedeckt. Bewölkt. Облачно. Bewölkt. Es regnet. Идет дождь. Es regnet. Es schneit. Идет снег. Es schneit. Es taut. Тает. Es taut. Es nebelt. Туман. Es nebelt. Es hagelt. Град. Es hagelt. Es blitzt. Молния. Es blitzt. Es donnert. Гром. Es donnert. Das Gewitter. Гроза. Gewitter. Der Blitz. Молния. Blitz. Der Donner. Гром. Donner. Der Hagel. Град. Hagel. Der Reif. иней. Райф. Der Schnee. Снег. Schnee. Der Eis. Лед. Eis. Der Wind. Ветер. Wind. Der Nebel. Туман. Nebel. Der Sprühregen. Мелкий дождь. Sprühregen. Der Platzregen. Проливной дождь. Platzregen. Der Sturm. Буря. Sturm. Die Stille. Тишина. Штиль. Stille. Der Mond. Месяц, луна. Mond. Der Stern. Звезда. Stern. Die Sterne. Landschaften. Der Laubwald. Listene Lies. Laubwald. Der Nadelwald. Hoine Lies. Nadelwald. Der Hain. Перелесок роща. Hain. Der Birkenhain. Березовая роща. Birkenhain. Der Acker. Пашня. Acker. Die Weide. Пастбище. Weide. Die Wiese. Луг. Wiese. Die Aue. Пойменный луг. Aue. Die Heide. Пустошь. Heide. Die Wüste. Пустыня. Wüste. Die Ebene. Равнина. Ebene. Der Berg. Гора. Berg. Die Berge. Das Tal. Долина. Tal. Die Täler. Über Berg und Tal. По горам, по долам. Über Berg und Tal. Der Sandboden. Песчаная почва. Sandboden. Der Lehmboden. Глинистая почва. Lehmboden. Die Erde. Земля. Erde. Die Schwarzerde. Чернозем. Schwarzerde. Der Stein. Камень. Stein. Die Steine. Der Fels. Скала. Fels. Die Felsen. Der Bach. Ручей. Bach. Die Bäche. Die Quelle. Родник. Источник. Die Quelle. Die Quellen. Das Meer. Море. Meer. Die Meere. Die Insel. Остров. Insel. Die Inseln. Die Halbinsel.